Hallo und herzlich willkommen zum Knackpunkt, dem Podcast mit zwei Enden und ohne Punkt. Und ich habe irgendwo gerade einen Krankenwagen bei irgendwem von euch im Hintergrund gehört. Ich werde abgeholt. Super. Ja, wir haben heute wieder fantastische Themen. Keine. Für euch extra nicht vorbereitet, damit auch nichts schief gehen kann. Und Christian ist aktuell der Einzige mit einer Kamera und trinkt Bier. Das ist so wie dieses Internet-Meme von dem Schwarzen, der so denkt, er ist Pseudoklug. You can't lose the game if you don't play the game. Ja, genau. Christian sieht einfach aus wie der verzweifelte Kindergärtner, der sich jetzt besaufen muss, weil er diese Blagen nicht mehr trägt. Oh, ja. Die wovollste Einleitung ever. Yeah, absolut top. Ah, komm, wir hatten schon Schlimmere. Ja. Wir hatten schon deutlich Schlimmere. Ich meine, wir haben Christian noch nicht mit dem gescheiterten Sozialarbeiter verglichen, der die ganze Zeit Jugendlichen dabei helfen muss, Hartz-IV-Träger auszufüllen. Hey, solange er nicht mich zwingt, Batman zu werden. So wie Sven? Nein. So wie Sven? Ja, ja. Obwohl, nee, warte. Christian, da wir ja keine Kameras aktiv haben, wird Christian uns irgendwelche Bilder einbotschen nachher. Also müssen wir vielleicht noch ein bisschen... Nicht. Doch, macht er. Da müsst ihr jetzt auch von wegen, das ist ein Bild einfügen. Da war ein Poop, Poop-Emoji. Ach, komm schon. Bei der... Oh, apropos Poop-Emoji. Sag jetzt Sir, nichts Falsches, nee. Christian. Sir Patrick Stewart wird übrigens das Poop-Emoji im aufkommenden Film spielen. Ja. Was? In Logan? Wow. Nein. In nicht Logan. Diesen, WhatsApp, der Film. In Emojis, der Film. Ja. Wirklich, wann ist aus Smileys eine Industrie geworden? Was hast du nicht eben schon mal gesagt? Das ich hab's so ein T-Shirt. Gab. Ja, aber da hatten wir es noch nicht aufgenommen. Aber ich meine jetzt mit T-Shirts und Masken und Kissen und Decken. Seit Forrest Gump. Seit Forrest Gump? Nein, Forrest Gump hat gemacht, dass die Öffentlichkeit Bescheid weiß über Dr. Pepper und wie sehr es sie liebt. Was erwartest du von einer Gesellschaft, die sich Zimt in die Fresse stopfen, um zu gucken, wann sie daran ersticken könnten? Hey, die Cinnamon Challenge ist ernst zu nehmen, der Wettkampf. Es gibt eine neue. Es gibt jetzt eine neue, das heißt die Iceburn Saltburn Challenge. Nee, danke. Diese Dinger. Wenn mich einer herausfordert, der weiß, ich werde nichts machen. Ja, beginnen wir noch mit dem ersten Thema, das wir nicht vorbereitet haben. Sven, was hast du? Ich hatte eins. Ach so, okay. Oh Gott. Ja, Christian. Nämlich, dann. Google hat mich hingewiesen, dass Knackpunkt Gaming heute den Jahrestag hat. Echt? Echt? Ach, wow. Darum warst du vergessen, auch, dass wir diesen Scheiß machen. Wow, nee, das wollte ich ja gestern schon machen. Echt? Heute warst du überrascht. Ein Jahr? Wow, wird Zeit, den Kanal zu löschen. Wow. Much grace. Wow. Wird Zeit, den Kanal zu löschen. So zum Einjährigen finde ich das. Kann man mal machen. Ja. Ist gemein, ich könnte mal so ein bisschen Revue machen, so. Herzliches Was waren deine besten Videos deiner Meinung nach? Was waren deine schlechtesten? Ja, gut, dass ich da von YouTube verklagt werde, wenn ich sowas nach draußen hau, weil das auch jeder mitbekommt. Analytics, so, haben wir denn da? Kriegst du noch den Kopf ab? Wie viele YouTuber zeigen die Analytics von anderen YouTubern? Für welches hast du denn das meiste Geld bekommen, zum Beispiel? Wir haben Geld bekommen? Ja, wir haben Geld bekommen. 30 Cent? Theoretisches Geld. Theoretisches YouTube-Money. Ja, YouTube-Money ist mittlerweile über 40. Overwatch Folge 7. Oh. Das heißt, wir kriegen Prozent ab. Yes. Nice. Das Beste ist, Top-Länder, das ist sowieso 84% der Videos werden aus Deutschland geklickt. 4,4% aus Großbritannien, 3,5% aus Brasilien, den hatte ich übrigens schon damals bei Visea dabei. Das waren auch dieselben 4%. What the fuck, ey, Leute. 2% aus den USA und 1,2% aus der Schweiz. Wir wissen ja alle, woher das kommt. Danke an die Richtung. Hey, 1,2%, das heißt, wir haben schon wenigstens fast 100 Klicks mindestens. Und YouTube schätzt, dass 11% unserer Aufrufe von weiblichen Leuten kommen. Das heißt, ich habe eine Attraktivitätsquote auf Frauen von 11%. Das ist mager. Tja. Was ist denn die Haustierquote? Die Haustierquote ist 34%. Katzen ganz hinten. Ja, du solltest mehr Brusthaar zeigen. Mhm. So richtig buschiges Brusthaar. Mit einem, mit einem Tinder-Vollbart. Yeah. Kommt dir, was sagst du? Kommt bestimmt gut, oder? Kommt immer gut. Ganz selbst schon im Hintergrund schon die Kotztüte bereit, also kommt immer gut. Brusthaar, Vollbärte. Zugriffsquellen. Das ist auch mal eigentlich ganz witzig. Sind denn sonst so Games auf dem Radar von dir, die du demnächst auf jeden Fall anpacken willst? Nein. Ich meine, gerade bisher noch mit Resident Evil drin? Jein. So, was haben wir denn hier? Worauf ich eigentlich gerade wollte, war Zugriffsquellen. Das würde mich mal ehrlich gesagt mehr interessieren. Noch mehr als Resident Evil? Ja. Auch mehr als Horizon Zero Dawn? Auf jeden Fall mehr als das. Und wie war's mit dem Piratenspiel? Ja, okay. Black Wake. Black Wake. Black Wake ist wie ganz auf Icarus, nur besser. Das weißt du doch gar nicht, du hast noch nicht mal gespielt. So ich habe Let's Play. Er ist ja jetzt in der besseren Liga mit seiner PS4. Nee, es gibt's ja auch PS4. Hallo, was ist das für eine bessere Liga? Die Switch kommt raus und ich kaufe mir die PS4. So, jetzt habe ich dir ja mal kurz den Link geschickt. Das ist halt einfach nur, Ansgar ist einfach nur hooked, weil es um Piraten gehen muss. Nee, das war die Tasse Tee hat's gerissen. Ah, Gott, ja, oder die Heilungstasse Tee, ja. Das ist so bescheuert. Sieht so Bullshit aus. Oh mein Gott, das Schiff steht halb unter Wasser, das mache ich. Ich trinke. Ach, das spielt Markiplier doch auch. Ja, es ist schon ziemlich witzig. Und da werden wir geclaimed. Das mag du hast Mark erwähnt. Nee, was ist jetzt, also jetzt stell mal vor, irgendeiner hat die Schiffshülle eingerissen und das Schiff sinkt. Du reparierst diese Hülle, steigt das Schiff wieder auf oder bleibt das so halb versunken dann? Nein, natürlich steigt es wenn deine Mutter auf. Halb in der Badewanne liegt, kommt sie auch nicht wieder hoch, der Wal. Steht sie einfach so. Die arme Gertrud. Der eines Tages macht man ein Loch in deine Hülle und dann stehst du nie wieder auf. Macht nix. Dann habe ich schon keinen Bock mehr. Schon wieder Mord drauf. Ich habe noch nicht mal eine Badewanne, verdammt. Denkst du ich? Ja. Denkst du, ich wasch mich? Die Löcher da reinmachen sollen, dass sie singt. Trottel. You know nothing. Weißt du, wie viel Zeit du dadurch jeden Tag verlierst? Irgendwann fällt's einfach ab, ist doch viel geiler. Natürliche Schutzgröße. Große. Ja, guck mal, da hast du in den öffentlichen Verkehrsmitteln immer Platz. Schutzkruste. Warte, ich muss das Bild von dem Typen irgendwie aus der Wüste nochmal suchen, der sich irgendwie 40 Jahre lang nicht gewaschen hat. Aber das habe ich gesehen, das war schon krass. Da kannst du dir gleich auch Bilder suchen zu Elefantitis oder Leuten, die so wie Rindenhauthände haben. Oder auch. Habe ich auch schon gesehen, ist echt interessant. Fühlt sich nur ekelhaft an. The more you know. Das sind seine Hände und Beine. Und Beine. Gut, dass ich da nicht jetzt gerade hingucken muss. Und das da ist... Hauptsache, er kann rauchen. Ja, ja, richtig. Und das da ist eigentlich... Fünf Fluppen gleichzeitig. Satan. Und eine ganze Pfeife da. Wenn das ein Rollenspiel hätte man auf... Bist du sicher, dass es eine Pfeife ist und nicht schon eine Verwachsung in seines Mundes? Ja, ziemlich sicher sogar. Vape Nation. Aber warte mal, hier ein bisschen hochauflösender. Nee, muss nicht wirklich. Ja, stimmt. Was ich vergessen hatte, weil wir jetzt ja auf der zweiten Aufnahme sind. Ja. Ich trinke... Irgendwas! Feines, helles Lager. Ich trinke irgendwas. Du trinkst was im Kühlschrank noch war mit halb offen mit Tropfen drin? Nein, ich habe sogar noch geschlossenen Glühwein und irgendwas. Also das, was in der Restekiste beim Supermarkt war? Nein, was ich mir schon vor Weihnachten gekauft hatte mit Bo zusammen, was wir eigentlich trinken wollten, wo wir aber irgendwie nie zu gekommen sind. Nein, schmeckt es noch genießbar? Wahrscheinlich, es war die ganze Zeit zu. Und im Kühlschrank. Und im Kühlschrank. Und es ist Glühwein. Was glaubst du, wie schnell der schlecht werden kann? Jetzt. Genau, ja, jetzt in dieser Sekunde. Die Leute, die meinen, es war nie gut. Hey, komm, das ist dasselbe wie... Was war das? Salz aus der Steinzeit oder so, dann irgendwie läuft Ende 2018 ab oder so. Oder angehend ist halt mal ganz hart um 2018. Ja, oder hab ich aber nochmal Glück gehabt. 5000 ja, Jahre. Wenn ich das jetzt nicht noch gefunden hätte, ne? Die 20 Jahre, die das hier rumliegt. Das ist so behindert. Aber ich glaube, ich kann sagen, ich bin der einzige Kanal auf YouTube, der übers Jahr gesehen keine Negativbewertung bekommen hat. Und jetzt kommen sie alle! Ja, das ist ja auch easy going, wenn man keine Videos braucht. Ja, das stimmt, das ist schön. So überhaupt irgendwas hinzukriegen auf YouTube. Du musst einfach mehr deine Brüste zeigen, Sven. Zeig deine Brüste. Oder einfach nur den BH so daneben hängen, so. Ja, und das Brusthaar dazu, dann hast du von halt... Das eine, was du hast! Eine. Ich habe vorhin das Video gesehen von Ethan Klein, H3, in dem es um diesen brasilianischen Toy-Channel auf YouTube geht, in dem die ganze Zeit nur Frauen in ja, habe ich gesehen. Rauchen und miteinander rummachen teilweise. Habe ich heute Morgen gesehen. Das, das war verstörend. Ja, sehr, sehr. Ach was. Ja, so, ich glaube nicht, wenn meine Kinder das sehen würden und die sehen dann, wie zwei Frauen sich da abschlappern, so, ah, oh, das möchte ich spielen, komm, Lilly. What gruselig. The fuck? Ja, ohne Scheiß! Genauso wie der andere Channel mit den, genau wie der Syringe Channel, das ist auch total behindert. Nimmt er sich Puppen und haut den da irgendwie, Spritzen in den Arsch. Oh ja, der. Und untermalt das auch. Ja, der war ja eh der verrückteste von allen, ey. Ja, Eli, Beli. Sie zieht ja diese Gummiratte. Ja, das sind alles Toy-Channel auf YouTube. Könnt ihr. Ja, Christian, du siehst sehr verstörend aus gerade. Und er überlegt gerade, habe ich das nicht letztens erst gesehen? Nee, dann denke ich, verdammt, und da habe ich doch jetzt erst das Video so halb fertig, was ich hochladen wollte, und das macht schon einer. Boah, ich wollte jetzt sagen, das ist dieser Blick so, scheiße, sie haben mich hier gefunden. Ich muss schon wieder flüchten. Oh ja, wir machen sowas Schlimmes. Hm. Ganz übel. Du hast da übrigens noch eine Flasche Prosecco, glaube ich, im Hintergrund. Ganz so eine kleine Flasche, so ein Schluck. Das ist meine. Nein, jo, ist Prosecco. Nicht, wenn sie bei ihm steht. Schrödingers Flasche. Hä? Na, wir sehen die Flasche ja. Wir wissen ja, dass sie heile ist. Aber es steht auch eine bei mir. Ein ganz Prosecco-Flasche. So, welche Geschmacksrichtung hast du denn? Geht dich nichts an. Frau. Wahrscheinlich bei fischig. Er meint, was trocken. Okay. Und trocken ist so... Nee. Welche Geschmacksrichtung hast du? Wahrscheinlich fischig. Nicht ah! Jetzt haben wir es verstanden. Ah, okay. Gern geschehen. High Five. Das hat da hatte ich die Hoffnung für einen kurzen Moment, vielleicht steigen wir wieder mit dem Niveau, aber nee. Nicht zum Einjährigen. Nee. Wir wollen nicht schwindlig werden, wenn wir so hochsteigen. Das muss runter. Blub, blub. Wir stehen halt immer mit beiden Beinen fest im Sarg, hätte ich fast gesagt. Auf Im Sarg, achso, okay. Wir sitzen fest im Blarg. Blarg. Blarg. Blarg. Ack, ack, ack, ack, ack. Coole Themen haben wir diesmal. Ich bin echt begeistert von uns. Ja, absolut. Ich habe nichts. Ich meine, komm, sonst können wir ja über das Hype aktuelle, die Switch, reden. Ich meine, wir wissen ja Hype oder so, Leute, die es vielleicht kriegen wollen oder nicht. Jetzt kam ja auch raus, dass sie emuliert werden kann. Emulgiert werden kann. Oder war das bloß das Zelda-Spiel, das emuliert werden kann? Breath of the Wild. Nein, es war nicht das Überraschende, dass sie emuliert werden kann. Es war nur das Überraschende, dass es so fix gegangen ist. Das stimmt. Ich hätte gerne mehr Launch-Titel. Weil spätestens, wenn das irgendwie dann im Sommer für die Wii U auch rauskommt oder so, spätestens dann wäre es ja sowieso auf dem Simu-Emulator gelandet. Ach, das ist noch gar nicht auf der Wii U draußen? Oder? Nee, ich meine nicht. Ich meine, es launcht erst im Sommer. Ist das nicht, weil es gleichzeitig ist? Das ist so seltsam. Kurzer Themenwechsel, es gibt einen Buzz Aldrin Space Program Manager. Buzz Lightyear Space Program? Buzz Aldrin, der Mann, der mit auf dem Mond war. Ist doch schon seit dem 3. März. Ja, okay, gut, habe ich nichts gesagt. Ja, selbst wenn. Good job, guys. Noch nicht mal 2 Wochen. Hey, aber die wollen jetzt auch diesen Kostenfaktor mit einfügen, dass du dann für deine Mitgliedschaft da im Internet bezahlen musst. Ja. Wenn sie mal was dafür liefern, ist es ja natürlich eigentlich. Nintendo hat noch nie guten Internet-Content gehabt. Ja, eben. Aber ich wundere mich, dass sie damit so lange gewartet haben. Ich meine jetzt PS3 und so, das machen die jetzt auch schon. Seit wann ist der Service online? 2.8, 2.9, irgendwie sowas. Hier der PS, dieser Service, wo man fürs Internet bezahlen muss. Xbox Live Gold und PS, keine Ahnung, was für ein Scheiß. Boah, Xbox Live Gold brauchst du ja damals schon für die 2006, 2007, irgendwie sowas. Also du brauchtest auf jeden Fall schon für die 360, brauchtest du den Online-Service, musstest du bezahlen, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Aber hatten die nicht das, dass du halt ein Spiel dann gratis kriegst irgendwie jeden Monat? Zwei sogar. Doch, die haben... kam dann irgendwann erst später, aber am Anfang hast du ja erstmal nur dafür gezahlt, dass du online chatten darfst, Partys erstellen darfst und dass du online spielen darfst. Also, wow, ich kann für meine 400-Euro-Konsole jetzt auch online spielen, das ist ja der Wahnsinn. Und dafür zahle ich 60 Euro im Jahr. Wow! Really? Naja, und den Internetvertrag und. Und ich kann jetzt sogar Leute live anschreien, dass sie dumme Mann sind. Yay! Ja, aber dann kriegst du zurückgeschrien. Ja, du Scheißwichser, du Lehrmann zu spielen. Ach scheiße, Mami, ja, ich geh gleich schlafen. Du kannst das sehr gut nachmachen. Ist dir das vielleicht schon mal früher passiert? Früher, das war heute Nachmittag. Das war heute Nachmittag in Overwatch. May I just please re. Please. Ja. So, also das Lager war lecker. Das ist bayerisches Bier. Dann gehen wir jetzt zu Krombacher Pilz. Das, was unten im Kasten Krombacher lag. Krombacher Funke. Der letzte ausgekratzte Rest, der im Kasten lag. Das heißt, der ausgekratzte Rest aus dem Kupferbottich. Ja, da war noch eine Twitch-Flasche und der Rest Krombacher. Das, die angetrocknete Reste aus der Sofaritze. Löst. In Wasserank aufgelöst. Oh Gott. Ja, aber würdet ihr Leuten Switch zu kaufen empfehlen? Oder welchen Leuten? Nö. Allen, ja, kauft sie. Und dann, wenn du sie nicht mehr haben willst, verkaufst du mir günstiger. Ja, nee. Nee, ich warte noch ein bisschen, wie sich das noch so entwickelt. Win-win-Situation, würde ich sagen. Boah, ich hab voll Bock auf Pizza. Also ich verstehe daran nichts, weil die Sache ist ja dieses, ja, so ganz viele, ich will Zelda das spielen, das sieht toll aus, ich will das spielen, aber das kam doch dann auch für die Wii U raus und die ist garantiert um einiges günstiger jetzt zu kriegen, oder? Die will keiner haben, Christian. Sie wird auch gar nicht mehr hergestellt, mal davon abgesehen. Ja, müssen Restbestände vernichtet werden. Also, holt sie euch. Rebuy. Yeah. Machen wir direkt mal Werbung. Was kostet denn da jetzt eine Nintendo Wii U? Jetzt bin ich mal gespannt. Also war das erste, was bei Google jetzt gerade bei Wii U rauskam, deswegen, das weiß ich. Und damit kriegst du ein Tablet, womit du auf dem Klo Pornos gucken kannst dazu, also. Das ist auch irgendwie ein bisschen was wert, oder? Juhu, Pornos! Okay, suchen wir einfach mal eBay. Also immer noch YouTube. Oder, habt ihr das mitbekommen mit der Switch? Die soll ja eigentlich noch nicht komplett vollständige Internetfähigkeiten haben. Er hat sie auch nicht. Kommt erst mit Mario Kart im April. Nee, das wurde schon umgangen. Man kann einfach so ins Internet. Der Kackbrowser, ja, das interessiert aber keinen Schwanz. Ja, wegen halt, Google Übersetzungen einschalten und das geht ja dann alles über den Google Server, also ist das alles erlaubt. Wer will denn die 8 GB Variante? Oh, ihr habt doch alle den Arsch offen, ey. 8 GB Flash Drive Speicher, jetzt geht's ja aber los, ey. Wie viel waren die kleinere? 8 GB. Ach so, das war die kleinere. Ich dachte, das wäre schon die große. Nee, die große ist 32. Die man ja eigentlich haben will. Hey, 36 Gebote, noch eine, 198 Euro, boah. Allein in den 15 Sekunden zwischen, ich rufe das in der Liste auf und ich klicke drauf, sind jetzt nochmal 14 Euro dazugekommen. Ich glaube, das sind so die Konsolensammler jetzt plötzlich. Nee, das ist Wii U Mario Kart 8 Premium Pack, das irgendwie 200 Schlag mich tot oder so immer noch kostet bei Amazon, wenn du irgendwen da mit Neuware findest. Ach so, es kommt ein Add-on dafür ja auch demnächst irgendwie raus oder so, Mario Kart 8 Plus oder wie das heißt. Ja, Deluxe. Ich glaube, ich würde behaupten. Oh, Deluxe. Ja, sie klauen Double Dash, indem sie dir zwei Items geben und irgendwie die Splatoon-Charaktere da noch als Fahrer einfügen. Ja, aber wie willst du das als DLC runterladen mit nur 8 GB Platz? Deswegen gibt's dieses Bundle ja auch mit der 32 GB Variante. Nochmal gerettet. So, aber es ist natürlich vorinstalliert, deswegen. Aber ich würde mir trotzdem keine Wii U holen. Das ist so. Nee. Lohnt sich nicht. Ja, aber warum ist das? Wegen Geld ausgeben oder wegen ich will keine Wii U im Haus haben? Ich hätte schon gerne eine Wii U, aber es lohnt sich einfach nicht. Richtig. Also wie soll ich dieses Nicht-Lohnen beschreiben? Es ist so, ich habe bessere Alternativen. Die fast das Gleiche können. Nachdem ich heute das Hauptproblem des Simu-Emulators gelöst habe, ist mir das jetzt auch scheißegal. Ich warte auf die bessere Version, bei der Breath of the Wild dann endlich vernünftig in mindestens 30 FPS halbwegs flüssig läuft. So, und dann. Achso, du meinst mit deiner Originalkopie dann. Mit meiner gekauften Originalkopie, die ich selbstverständlich als ROM auf dem PC gebrannt habe. Also ist das dann scheißegal. Warum sagst du solche Dinge immer offen im Internet? Weil, Ansgar. Das kein Internet so interessiert. Richtig. Im Internet interessiert das keinen Schwanz. Wir können. Oh, wäre das so toll. Du kriegst Post. Ja, yeah, sie wurden verklagt von Nintendo und so. Und dann, jemand hat zugehört. Wow. Ja. Das ist so, okay, prove me. Where is the proof, bitch? Dann sitzt er im Knast, hat er so ein 250 Kilo Muskelpaket da, so ein Mörder bei sich in der Zelle und er meint dann nur so, ich bin von Nintendo verklagt. Ich gucke im Moment meinen neuen Stundenplan an und der gefällt mir echt gut bisher. Jeden Tag um 3 zu Hause. Ja, so ungefähr. Das klingt wirklich nicht verkehrt. Und einmal irgendwie die erste Stunde frei und keine Antwort für den Scheiß. Total gut. Wenn da nicht der Bus wäre. Das ist dann ja wieder woanders. Ach so. Dann muss ich ja nicht mehr mit dem Zug fahren. Ach so, ist dann bei dir dann wieder die Ecke. Oder eine besser erreichbare Ecke. Ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwelche Orte nennen, deswegen. Nee. Oh, wie habt ihr das bei mir in der Nähe mitbekommen? Das war so toll. Ja, Spoiler natürlich ein bisschen Umgehung, wenn man es googeln will, aber ja, ein Stück Straße hat nachgelassen und war plötzlich ein Meter tiefes Loch. Nee, habe ich null mitbekommen. Rheinische Post. Und das war, weil toll, Ratten Trottel irgendwie ein Kanalrohr durchgenagt haben. Hm. Ach komm, du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Rheinische Post ist so eine Dreckszeitung. Die haben doch bestimmt darüber berichtet. Ach, als ob was die überhaupt über irgendwas berichten. Die haben garantiert darüber berichtet, aber es ist ein bisschen schwer, das zu finden. Wahrscheinlich war so viel anderer Shit passiert. Weil da sind die Leute mit der Axt, Leute mit dem Messer. Ich finde das auch. Irgendwelche Fluchten und Suchen durch ein Krankenhaus, so alles Mögliche. Ich liebe den Stern für solche Überschriften. Mutmaßlicher Axttäter. So. Mutmaßlicher Axtangreifer war bereits in Psychiatrie. So, das ist so mutmaßlich. So, Leute haben Schnittwunden, die sehr, sehr wahrscheinlich von einer Axt kommen. Vielleicht hat er sich selbst verteidigt. Vor allem selbst höchstwahrscheinlich. So dieses so, ich glaube, das ist ein mutmaßlicher Angriff. Das ist ein mutmaßlicher Angriff. Er hat die Axt noch im Kopf. Alle Leute besessen. Vor allem so, Chef, er hat die Axt noch im Kopf stecken. Vielleicht war es auch ein Raketeneinschlag. Das kann man jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Ha, hier, B-Ware, 7880, Sofortkauf, Gebrauch, technischen, sehr guter Zustand, leider ist das Gerät mit optischem B, Alter, als ob mich das Ding würde ich sowieso hinter fünf Wänden verstecken oder so, damit das keiner sieht. Kannst du nicht, wenn du das Tablet brauchst. Brauch ich ja nicht. Das ist ja das Gute daran, brauch ich. Ich will sie einfach nur kaufen, um sie gekauft zu haben. Nein. Das ist ja doch schwachsinniger. Ja, guck mal, dann machst du noch einen Fuffi drauf, dann hast du das Wii U Game und alles ist gut. Alles gut. Ah, okay, gut. Das wollte ich auch schon mal eigentlich immer wissen. SD-Kartenunterstützung. Aha. Oder SDHC. Okay, bis 32 GB kannst du nochmal erweitern. Wow. Ja, und dann kannst du ja die Dinger wechseln. Das ist, wow. Wie viel kostet deine SD? Also, es ist wieder so dieses so, okay, du springst vom Höchstchen aufs Stöckchen, aber es ist so, wie viel kosten denn SDHC-Karten? Das würde mich mal jetzt wirklich interessieren. Ja, aber das ist immer das Seltsamste, oder? What? Wenn du dir denkst, warum packen die nicht eine weitere, größere Festplatte oder so rein, wenn die einfach stattdessen eine Karte reinstecken könnten? Okay, das günstigste, was ich spontan finde, 40 Euro für 64 GB. Spontan. Klingt okay. Aber nee, sollst du nicht so ein 32er für einen 10er kriegen? Ach, es ist so dieses, ich verstehe auch nicht, warum Nintendo, also klar, okay, cool, also von wegen Copyright hier, Datenschutz und man könnte zu leicht auf die Konsoleninhalte zugreifen, beziehungsweise auf die Konsolen, auf die Konsolencodes und so weiter. Es ist aber einfach nur dieses so, oh, lass doch einfach auf toten Konsolen, öffne doch einfach per Patch die USB-Ports. So, du siehst, das Ding verkauft. Ja, das zu denen, die NES-Games emulieren? Nee, wir kriegen das Geld für die Videos. So, was haben wir denn hier? SDHC, 32 GB, 13,99 Euro für 32 GB. Ja, okay, gut, das sieht ja okay aus. Oh, shit, ich muss mir vorstellen, wie lange das dauert, bis halt das Urheberrecht von den NES-Games weg ist. Niemals. Wir müssen Nintendo totwirtschaften, allein nur deswegen. Nee, wegen Urheberrecht, ich hatte ja mal nachgeguckt, das ist ja, weil es ja wahrscheinlich über das Autorenrecht oder so geht, es ist halt der Letzte, der da mitgearbeitet hat, sobald der tot ist, plus 70 Jahre. Ja, dann ist das frei. Toll. Super. Wieso spielst du eigentlich immer so Idle-Clicker, Ansgar? Ist ja schrecklich. Naja, es läuft so schon im Hintergrund nebenher. Während Ansgar jetzt Overwatch bleibt er am Ball. Sven spielt Skyrim oder so. Nein. Der spielt im Moment gar nichts. Ich wollte gerade sagen, ich spiele im Moment gar nichts bei Steam. Im Moment. Ich bin voll der gute Stalker. Was wir zocken. Was soll das? Hast du Angst? Hast du Spiele auf deiner Festplatte, wo du nicht gerne von wissen möchtest, dass wir das wissen? Ich habe Date Ariana auf dem Rechner. Ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich hier Super Robot Unicorn mal gespielt habe. Mhm. Und das ziemlich und, gut. Und fand. Hier, Hatoful Boyfriend. Hatoful Boyfriendo. Naja, Christian hat das hey, gespielt, wir haben nur vorgelesen. No Man's Sky, ja, Wochenenddeal. Euch das nächste zu spielen. Ja, No Man's Sky, minus 40%. Pass auf, jetzt neu, das Pathfinder-Update. Geil, wow. Sind ins Fantasy-Genre abgedriftet, endlich. Mhm. Ein Genre, in dem sie bestehen können. Wahnsinn. Nee. Das ist auch, nee, das kannst du mir vielleicht mal so für 2 Euro oder so in einem Winter Sale mal anbieten, aber sonst... So. Vor allem für 2 Euro, selbst die würde ich nicht mal mehr bezahlen. Hey, glaub mir, Steam macht am Tag allein schon mit den ganzen Skin-Geschäften oder Skins-Geschäften für Counter-Strike oder so, das so viel mehrfach wieder raus. Denen ist das scheißegal, ob die irgendwelche Sachen für 2 Euro anbieten. Es gibt ein Nyan-Nyan-Cat-Spiel. Oh Gott. Natürlich, es gibt ein The Room-Spiel. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe es gesehen, als Pippi das gespielt hat. Ich habe es immer noch nicht richtig angespielt. Ich habe das kurz reingeguckt und oh mein Gott, allein diese Musik. Nein, ich krieg Flashbacks. Und durch Appetit holen. Ah, nein. Tasty Collectibles, Energy Drinks, Donuts and more. Aber so, Ansgar, Sven, ja. Ihr wart ja so im Rahmen einer Switch-Holen mal drin. Wie viele tote Pixel hätten für euch die Konsole versaut? Jeder einzelne, weil das Neuware ist. Ja, ich wollte auch gerade sagen, weil wenn er nicht gerade irgendwie am Rand ist, wo du ihn sowieso nicht mitkriegst und der mittendrin ist und du das voll merkst, dann sofort. Dann der allererste schon. Ja, scheinbar gab's Leute, die sich beschwert haben bei Nintendo und die meinten, ja, nee, TFT-Bildschirme haben halt häufiger da Probleme und das ist halt noch inbegriffen. Und irgendwie andere Bildschirmhersteller sagen, ja, solange es noch nicht mehr als 3 Pixel sind, dann ja, ist das noch kein großer Fehler. Dann kümmern wir uns noch nicht drum. Das heißt, jo. Stell dir vor, du hast 3 tote Pixel, die hell pink am Leuchten sind, mitten in dunklen Szenen oder so. Und ja, nee, ist halt noch völlig okay. Gibt keine Garantie. Ja, geringfügiger Mangel. So würde ich mal erstmal eine Beschwerde schreiben. Mal gucken, was bei rumkommt und dann das Ding zurückgeben. Ja, ist normaler Fehler, bla bla bla, nix zurückgeben. Ey, weißt du, kriegst du nichts zurück, ist normaler Fehler. Der Gerät macht keine Fehler. Ja, nix zurückgeben. Der Gerät ist von dem Chef im Geschäft. Ja, Mann. Nö, nee, aber ich denke, 3 würden mich jetzt nicht wirklich stören. Auch wenn es jetzt komplett schwarzer Bildschirm ist und die Hellpink leuchten würde. Ich glaube, das würde mich jetzt nicht wirklich so derbe abfacken, dass ich das Ding zurückgeben würde. Aber wenn es jetzt wirklich... Ich hatte mal welche bei mir beim Bildschirm, das war so... Aber wenn es jetzt wirklich, sage ich mal, größere Bildschirmschäden sind, klar. Wenn dann jetzt so eine ganze Reihe oder so, sage ich jetzt mal, defekt wäre. Oh, eine ganze Reihe kaputt. Oh, fuck. Das. Nein, das ist dann nicht mehr Pixel oder zerstört oder so, das nennt man dann Retrolog. Retro, also das nennt man dann Tetris. Oh ja, du hast schöne VGA-Grafik. Nee, wir haben eine Tetris-Folie aufgeklebt, das muss so sein. Mit dem charmanten Summen deines Röhrenfernsehers. Aber Schlaganfall. Ja, wir haben einen Fix dafür. Du machst eine dünne Linie Alufolie, damit das die Linie drüber reflektiert. Oh Gott. Wieso kommst du jetzt wieder auf das Alufolienthema? Bist du etwa in Wirklichkeit ein Aluhut? Aber es ist so, dass, ey, ohne Scheiß, es entwickelt sich gerade wieder so eine richtiger hier Folienzweig oder so, weißt du, neben Smartphones jetzt so der Markt für Folien für die Switch, ey, der boomt ja gerade. So, ja, klar. Als das rauskam, so, ja, unser Bildschirm hat ein Plastikscreen, da der Partymarkt hat sich sofort die Hände gerieben. Pack da Panzerglas dran. Ja. Ach shit, das erinnert mich. Ich müsste ja nochmal einen Ständer für das Ding 3D drucken lassen oder so. Ich habe gerade nur das Wort Ständer verstanden. Ja, aber so, ich müsste einen Ständer. Ständer. Ich müsste einen Ständer dafür mal drucken lassen. Weil nee. Das ist ja dieser tolle Fehler. Ja, man kann mit dem scheiß Stromkabel drin das Ding nicht einfach aufstellen mit dem eingebauten Ständer. So, Switch-Folie. Wie viel kosten die? Dreimal so eine Folie oder so, von der du eh nur 2 brauchst, weil die erste klebst du eh falsch auf und die zweite ist richtig. Ja, nein, die erste merkst du, ach scheiße, ich hätte das vorher abwischen sollen. Oh Gott, die ersten Aufkleber oder die so, ganzen Spermaflecken auf meiner Switch, hätte ich sie mal vorher weggemacht. 9,99. Performance Design Products. Yes. Offizielles Display-Schutzkit. So, was brauchst du da? Performance Design? What the fuck? Das ist ein scheiß Display-Schutzkit. Das Ding, du brauchst also irgendwas, was die Kinder tötet, die es anfassen. Die Folie sollte am besten einfach nur matt sein. Wie heißt das denn? Mit Chirota irgendwas Kulturen. Es ist ein verkackter Joghurt, verdammt. Echt? Oh, Christian, du wolltest einen Stand dafür machen. Gibt's schon offiziell von Nintendo. Ich würde sagen, du bist... Echt? Ich glaube, du bist gebumst. Ist es der Amiibo? Nein. Ja, es gibt Leute, die meinen, ah, der Zelda-Amiibo mit den Tentakelarmen ist extra dafür designt worden. Nintendo hat das ganz klar geplant. Ja, wobei, okay, jetzt, wenn man draufklickt, sieht's nicht mehr so offiziell aus. Also du hast vielleicht noch eine Chance. Du hast vielleicht noch eine Chance. Aber wenn du es so hinkriegst... Ja, dann müsst ihr erstmal rausfinden, wie dick ist das Ding und sonst so, ach, kein Bock. Das sieht genau wie die Docking Station nicht sehr stabil aus. Ja, wobei... Es darf ja auch nicht zu stabil sein, weil sonst packst du es in den Toaster rein und brichst es ab. So. Oder wie sonst würde man das Dock nennen? Ne. Hast du gerade... Was für einen Joke versuchst du gerade zu basteln mit Dock und Toaster? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Toaster! Das sollte kein weiterführender sein, wo es das halt ein Toaster ist. Es ist einfach passiert. Es ist wie Erkelenz. Es ist einfach so eine Schrecksekunde auf der Autobahn. Oder es wäre der Nintoaster? Nee, Nintendo-Toaster? Nee, das ist, passt alles nicht. Nintendo-Toast. Verdammt. Oder vielleicht ist es eine Referenz zum Angry Video Game Nerd, der ja seinen Nintendo-Toaster hat. Zum Angry Bird. Angry Video Game Nerd. Listen to me! Look at my lips! Enunciate the word! Also ich habe eigentlich gerade alles andere oft zu Skype gerade im Hintergrund. Ja, dann hör auf, verdammt nochmal Skyrim-Wendel zu zocken. Ich bin gerade die ganze Zeit hier wegen diesem scheiß Cat-Spiel. Ich kann die ganze Zeit hier irgendwelche Parallelspiele am Browsen so. 2D-Puzzle-Plattformer, so. Fuck nein. Bitte. Ich habe jetzt mittlerweile Angst vor dem Wort Puzzle in Games. Gib mir alternative Produkte. Mantaro! Oh! Niedlich Gelegenheitsspiele Indie-Anime. Oh, schön. Warte. Hamtaro oder Mantaro? Nee, Montaro. Was habe ich denn gerade gesagt? Habe ich Hamtaro gerade gesagt? Ich habe Mantaro verstanden. Okay, gut, dann, ja, egal. Wow, cool. Bei Mantaro, muss ich mir vorstellen, ist ein Hamtaro mit einem Manta rauchen. Ey, wir hatten ja vorhin übrigens hier PewDiePie kurz erwähnt. Hier, Dea, weil wegen genau gleichem Spiel. Was wird rein zufällig natürlich irgendwie dann von Steam auch angeboten? Hier, Legend of the Brofist. Ja, was ein Zufall. Legend of the Brofist. 7,99 Ansgar, bekommst du zu Weihnachten gern geschenkt. Nee. Ja, wirst du dich auch garantiert noch erinnern zur Weihnachtszeit. Auf die Wunschliste setzen. Bei den 300 Items würde es auch ganz klar auffallen. Ja, du meinst die 10. Hey, there's poop in my soup. Das habe ich. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Für 5 Minuten. Ja, das solltest du erst kaufen, nachdem Teil 2 raus ist. Nein, das habe ich ja schon längst. Das habe ich für 20 Cent oder so gekriegt. Das war ein ziemlich geiler Deal. Sollte nicht eigentlich den nächsten Steam-Sale kommen oder bin ich da völlig falsch? Ostern. Wir haben Ostern, noch nicht Ostern. Noch nicht. Wann ist Ostern? Ich hatte irgendwie immer im Kopf, dass der Spring-Sale trotzdem sein soll. Wann ist Ostern. Überhaupt Ostern? Das kann ich nicht sagen. Nach der Fastenzeit? Die beiden Osterferienwochen sind ab dem 10.4. dann bis zum Sonntag, den 23. Ach, perfekt. Also sobald Sean Spicer sein Hasenkostüm wieder anzieht. Dann habe ich Geburtstag und krieg was zu Ostern. Juhu! Das hatte ich schon lange nicht mehr. Erst letztes Jahr. Nein, da war das tatsächlich immer. Irgendwie vor 8 Jahren oder so müsste irgendwie dann sein. Yeah. Yeah. Yes. Oh, diese schlimmen Feiertage, die immer im Datum rumwechseln. Können wir nicht einfach irgendwann Festen ansagen? Nein. Nee, das wäre, nee. Das würde mich ja in meinem christlichen Grundglauben, würde das ja erschüttern. Okay, was ist, wenn wir die Feiertage immer in dem Rahmen drin lassen, den sie sein können? Aber so legen, dass sie das längste Wochenende bilden. Bitte werd niemals Bundespräsident oder Bundeskanzler unseres Landes. Menschen verhungern. Challenge accepted. Vor allem Menschen verhungern. Okay. So. Wie können wir die Feiertage am besten legen, dass das längste Wochenende daraus entsteht? Für alle Zeit. Das ist unser Hauptziel Nummer eins. Nein. Für dich erstmal nur die nächsten 4 Jahre. So, weil ich glaube, weiter solltest du nicht planen. Von wegen. Okay, Ziel Nummer 2. Maximale Länge der Filme! Maximale Amtslänge hochsetzen. Ich bin Erdogan. oh, pass auf. Oh, ganz heißes Pflaster, jetzt geht's los, der alte Ziegenficker, der kann sich immer an der Kimmel. Möchtest du wirklich für Majestätsbeleidigung angeklagt werden oder so? Ja, glaubst du wirklich, irgendjemand guckt sich das hier an? Ich finde das so geil. Ohne Scheiß, der also ein Brasilianer tut's. Wenn schon hier jemand zugucken müsste und uns anklagen müsste, dann wäre das der Zentralrat der Juden. Aber über die möchte ich gar nicht erst anfangen. Boah, warum machen wir genau das gleiche wie PewDiePie? Wir suchen uns diese Leute, die für ganz wenig Geld irgendwelche Werbespots machen und lassen die irgendwelche Scheiße machen. Lass mal nicht auf einmal gehen. Vielleicht sollten wir das machen, nachdem wir berühmt einfach sind. Fiverr.com, jetzt geht los. So, was brauchen wir denn? Was brauchen wir? Geld, das ist schon mal ein Problem. Nein, so welche Blackjack und Noten. Logo Design, Voiceovers, Social Media Bullshit. Wir brauchen erstmal die Reichweite, damit das irgendwie Sinn hat. So. Jetzt fängst du logisch an zu denken, so. Bei so einem Scheiß. Okay. Wow, Social Media Marketing, promote your website to 3 million social members. Yeah. Okay. Almost 2 of them are humans. Mm. Oh Gott. Das ist so dumm einfach. Hast du Resident Evil jetzt auch schon aufgegeben zu spielen oder wie sieht das aus? Nee, ich habe eine Pause eingelegt. Ich muss neue Erwachsenenwindeln besorgen. Ey, du legst bei jedem verdammten Spiel eine Pause ein. Ey, so ich geil, musste ne? heute, ja. Ich habe heute erst 3 Stunden Overwatch mit denen aufgenommen und muss das die Woche auch mal fertig schneiden für nächsten Sonntag. Und da ist er jetzt über am Jammern. Das hätte übrigens schon den ganzen Nachmittag fertig haben können eigentlich. Er hat nichts getan. Ich meine, guck mal, wir sind noch nicht mal halb durch die Placement-Matches durch. Oh, dann kann ich auch mal meine mal endlich machen. Ja, das war voll toll. Wir haben voll gut trainiert dafür so die Woche vorher. Ich hab RP. Ja, ich war so, Sven so, boah, ja, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das ist Kacke, ich mach nicht mehr. Und heute hat Ansgar auch so völlig aus allen Wolken gefallen. So, ey, Ansgar, Placement-Matches? Ey, jetzt im Ernst? ja, Sven, du bist wie so ein junger Welpe, den ich weiß, ob er gerade schießen muss oder nicht. Du weißt nicht, was du willst. Und dann strohlst du einfach aus Desinteresse. Ansgar, es hilft, wenn du dir ihn einfach ein bisschen in Richtung Charlie Sheen vorstellst. So. Der sich ständig einpisst. Alles macht Sinn, was er sagt. Der ständig Sofas anpisst. Ungefähr. So, wo haben wir denn? Warte, ich möchte mich mal kurz zitieren. Oh Gott, nein. Wenn Facebook mal, ja, macht mal weiter, ich hau da einfach gleich mit. Ja, das ist alles Bullshit, alles ist scheiße, ich kann nicht Overwatch spielen. Wollen wir ein nächstes Game spielen? Ja, ich brauche aber echt mal einen Overwatch-Ersatz. Ey. Das ist bestimmt also das Treppen hier los auf das Storm, ab sofort. Nein. Nein. Yeah. Vielleicht mal irgendwas nicht, wo Blizzard alles totpatcht und irgendwie so alles kaputt macht, was man kaputt machen kann. Ich werde mir jetzt gleich erst noch die Borderlands Collection kaufen. Warcraft 3. Warum nicht gleich null? Ja, warte, Warcraft 3, The Frozen Throne. Warcraft 3! Warcraft 3, The Frozen Throne. Warcraft Wet. Ich bin scheiße geworden mit einer Community, die dich hasst und die dir sagt, dass du ein Hurensohn bist. Und jetzt bin ich wie ein kleiner beleidigter Junge und lass das. Also, du möchtest offline spielen. Und ich dachte mir so, also wie immer. Also wie immer, ja. Und das Geilste war der eine Typ, der irgendwie nach dem Spiel mich noch geedit hat. Oder so dieses so, you suck, please kill yourself und so. Ja, so. Wow. Wow. Hast du das auf Video? Nein. Aber es wäre schon ziemlich lustig gewesen. Aber warte mal. Ach nee, ich habe den schon reported und geblockt. Ah, ist gerade ein bisschen... Ja, das ist doof jetzt. Ne? Wenn du jetzt und du hast ja so wenig Leute reported und geblockt, dass du das auf jeden Fall auch erkennen kannst. Ja, wo, wie viele von... Wer war das denn jetzt von den 30.000? Jetzt ohne Scheiß. Ich reporte mit gutem Grund. Ich weiß. Ja, der gute Grund ist, der wollte mich anbetteln, dass ich Mercy spiele. Ah, ja, genau, das war das Geilste. Mercy. Ja, da versuchst du schon. 4 von den 6 Leuten, mit denen wir spielen, packst du auf die Blockliste, damit du bloß nie wieder mit denen weggehen musst. Aber es stimmt schon. Er reportet sehr selten, aber er packt so gut wie jeden Spieler, den es gibt, auf die Ignore-Liste oder Blockliste. Ja. Also ich wäre ja dafür, dass wir alle anfangen, Genital Jousting zu spielen. So, habe ich letztens. Der neue Party-Mode ist ziemlich witzig. Ja, aber dann hast du was anderes zu tun und hast erstmal pausiert. Aber es ist Pimmel. Ja, richtig. Ich wusste es. Nee, ich hatte ja, war ja letztens, als Besuch ja hier war, einfach mal, dachte ich mir, hey, hier, guck mal, voll das tolle neue Spiel gibt's für 3 Euro. Als Besuch hier war. Ja, wie heute hatte der Besuch dabei, während er die Ranked Matches Alter, das glaubst du immer noch, ey. Das ist der Wahnsinn. Nein, das erzähle ich immer noch. Ganz ehrlich, dann hätte ich sogar den Besuch sogar eher noch die Placement Matches machen lassen, so. Ja, ist egal, ich will eh in Bronze, fuck it, mach einfach. Nein. Es war erste Runde verkacken, dann, würdest du vielleicht überlassen. Aber dann gewonnen. Ah, nee, warte, lass mich mal. Nein, ich will immer noch in Bronze. Ich will wirklich immer noch in Bronze, bitte. Nein. Es ist Bullshit. Du versuchst bloß, dass du, das ich will, kriege ich eh nicht. Also sage ich, ich gehe in Bronze. Ja, richtig. Wie geil ist das denn bitte? Ja, aber du wirst so ein Arschloch sein, dass, ich will in Bronze, aber dann endet es, dass bloß wegen deiner scheiß Spielen Ansgar und ich in Bronze landen und du in Silber noch bist. Wieso müsste so ein Arschloch sein? Ich dachte, das ist Standard. Das war auch so geil, so dieses, okay, warte mal, Season 2, wir haben alle in Silber abgeschlossen, also so alle dieselben Placement-Matches gespielt oder so dieses so, ja ich Sven bin irgendwo, 18 Leute, Ansgar Bronze, Christian so gerade noch in Silber geschafft, so dieses so, ja. Wow, Leute, so wart ihr in denselben Games wie ich? Was da passiert? Was ist da noch passiert? Ja, wäre Overwatch nicht so teuer, sondern so billig wie keine Ahnung, Counter-Strike oder so, hätte ich echt überlegt. Paladins. Hätte ich sogar echt überlegt, mir einen zweiten Account zu machen, einfach nur damit dieser scheiß Zahlen-Background, den die ja für die Berechnung deiner Spielschwierigkeit machen oder so, dass das einfach mal resettet ist. Ja, aber wirklich, das ist Bullshit, weil Sven hat das ja erklärt und wenn er recht hat, ist das richtig schlimm, weil es ist dieses, nein, es macht die Case mit Matches, man denkt, wenn ich gut bin, jetzt alle Spiele gewinne, werde ich ja bei Diamant sein, oder? Nein, du wirst, gerade nur wenn du diese 10 beendest, wirst du plus minus auf deinen alten Rang gesetzt, weil sie im Endeffekt jetzt ab Season 4 dir ja einen Anreiz geben wollen, wieder besser zu werden und dich dann wieder hochzuspielen, statt einfach mal dieses Matchmaking. Du schaffst das, irgendwie schaffst du das. Ja, richtig, dieses Matchmaking-Ranking oder MMR, wie auch immer, dieser Background-Check, den die Server andauernd machen, so, das ist halt dein eigentlicher Skill-Level in dem Sinne. So, darüber wird im Endeffekt dein Placement stattfinden. Nein. Es ist eigentlich scheißegal. Es ist nur, wie sehr gehst du runter im Endeffekt. Wie tief entscheidest du mit den Placement-Matches. Nur in dem Fall trotzdem, ist es nicht ganz so gut, wenn du so tief runter gehst. Ja, es ist so dieses, okay, du hast auf glatt 2000 abgeschlossen, sagen wir einfach mal jetzt, ne? Mhm. Es ist so, wenn du alle 10 gewinnst, bist du plus minus, keine Ahnung, 50 oder so um die 2000 gesetzt. So, verlierst du eins schon, gehst du schon 150 weiter runter oder wie auch immer. Das ist halt Bullshit. Das ist halt Blizzard, was erwartest du? Das ist einfach nur Bullshit. So, warum kann das nicht einfach für jeden, auch für diese tollen Grandmasters, so super Profis und keine Ahnung, warum kann es nicht einfach resettet werden, so? Und die Seasons dafür einfach mal ein Jahr laufen, so, wo ist das scheiß Problem, so? Und nicht alle 3 Monate alles irgendwie nochmal neu, alle müssen neue Placement-Matches machen, das ist doch voll dumm. Nee, wir orientieren uns an Golfen und da ist halt jedes Spiel, was du jemals gespielt hast, ist irgendwie mit reingerechnet. Möchtest du wirklich Overwatch mit Golfen vergleichen? Overgolf? Overgolf, oh Gott. Let's Golf with Friends. Gibt's eigentlich Minigolf-Spiele bei Steam? Ja. Kann, aber genug. Reinhard würde gewinnen, oder? Ich meine, der hat wenigstens einen richtigen Schwung, der sollte ein Hole-in-One an Reichweite schaffen. Glory Hole. Okay, wir haben Golf It, Golf with Your Friends, Worms Crazy Golf, Golf Club VR. Oh es gibt Gott, bestimmt noch ein Hentai-Ecchi-Golfspiel, wette ich mit dir. Winning Put, Golf Online, kostenlos, da bitte. Das ist ein MMO. Wenn du nicht schaffst einzulochen, kommen dann Tentakel raus und lochen bei dir rein? Es ist ein MMO-Golfspiel. Vielleicht. Warum? Oh Gott. Boah, komm, das wird unser nächstes Projekt. MMO-Golf? Ja. Achso, oder Hentai. Was machen wir jetzt? Hentai könnte mit verschiedenen Stimmen gesprochen interessant werden. Nein. Oh, Christian kommt in sein Metier. Christian kommt in sein Metier, man hört's. Nee, das ist ein scheiß Spiel und das kostet 8 Euro. Nee. So, fuck no. Es ist so, was ist besser? Golf It oder Golf with Friends? Was hat die besseren Strecken? Was hat mehr Community? Golfen ist ein Einzelspieler. Das geht es nur um den Sieg, nicht um deine Freunde. Wo kann man seinen Golfer mehr nach sich selbst aussehen lassen? Das garantiert das schlechtere Spiel. Bei Wii Golfing oder so ähnlich? Ubisoft Golfing. Da musst du aber erst deine Kinder für opfern, 300 Euro bezahlen und so einen scheiß Account bei denen haben, bevor du das spielen kannst. Ja, den habe ich im Endeffekt mittlerweile auch. Ich kann eh sagen, dass einer sich wie Trump anzieht. Das Schlimmste ist aber, dass du trotzdem noch 24/7 online sein musst. Dann sind die kleinen Koreaner auf dem Server. Ja, die Golffarmen. Golffarmen? Scheiße, was für ein geiles. Nee. Schlimm. Keine Ahnung, ob wir es anfassen, weil ich muss echt sagen, es ist lange her, dass ich ein Golfgame gespielt hatte, aber so, die, ich glaube auf den N64 oder so, hat mir eigentlich gefallen. So leicht ein bisschen Strategie, reinschätzen, wie stark der Wind dort reinkommt, versuchen den richtigen Schwung zu treffen. Mit oder Schlagen. Ich schlag einfach gerade drauf, weil all das in dieser Early Access Version noch nicht mit drin ist. Ja, natürlich, aber halt, sobald es drin ist und das ein bisschen Sinn ergibt und ein bisschen problematisch ist, es war halt interessant. Es war ein nettes Spiel, so für was Kleines zwischendurch. Und da könnte man halt, was weiß ich, sich unglaublich tot saufen und trotzdem noch 18 Löcher schaffen. Wow, ich hab grad, Entschuldigung, ich musste gerade hier kurz was lesen. Und das Einzige, was ich gerade nur gehört habe, war so diese Teilsätze so, ja, man könnte noch was erledigen. Und dann könnte man 18 Löcher schaffen. Oh Gott. Ach Sven. Was, nur mal so, Moment. Wait du hast second. Einen dreckigen. Ach Sven, ja, natürlich. Das sind Momente, da bist du so strunze. Ja, ich weiß gerne. Ich erhelle dir gern deinen Tag. Warum hat dieser Typ immer noch heute Geburtstag? Der hatte gestern schon Geburtstag. Facebook, was stimmt nicht mit dir? Hat ein Tag nicht 48 Stunden? Nein, ja, bei Facebook offensichtlich. Facebook ist so ein dummes behindertes Scheißkind. Facebook sind Tage unendlich. Oder der ist ein Arschloch, der hat seinen Geburtstag dann einen Tag nach vorne gesetzt. Oh, da fällt mir gerade ein. Da fällt mir gerade ein, wo wir gerade bei Essen sind. Warte mal, da hatte ich ja was. Jetzt kommt, wo waren wir bei Essen? Jetzt kommt die große Studie. Wie sind wir jetzt von Golf über Geburtstag auf Essen gekommen? Irgendwer hatte doch irgendwas mit Essen erwähnt gerade. Nein. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Hört auf, von Essen zu reden, das ihr nicht dabei habt. Meine Frau. Ich habe ja ganz viel. Also ich habe hier noch ein Stück Trockenkuchen. Ich habe einen Kinderriegel. Es war mal eine Cremetorte, jetzt ist es eher ein Stein. So. Nee, okay, gut. Ach, stimmt, ich habe ja noch den tollen Key, um bei Kinderschokolade jemandem zwei Kinderriegel zuzuschicken. Oh ja, schick die mir zu. Nein, mir bitte nicht. Nein. Was krieg ich dafür? Ja? Schicken. Ich muss keine geklatscht. Einen, Ja, das wird ein großer Anreiz sein, dass sie zusichern. Perfekt. Erwarte das in der Post. Es wird wahrscheinlich eine große Tüte, die leicht riecht und Pup drauf wird sein. Und die ganz leicht entflammbar ist. Er würde den Postboten sogar noch bezahlen, dass das brennend in meinen Briefkasten steckt. Nee, ich mag keinen Sonderporto. Kackporto. Minus 2 Euro, weil wir es umsonst machen. Es war sogar die Puff vom Postboten und die von Christian. Oh, und es ist immer noch weniger eklig als die Hälfte der restlichen Post. Da hat einer noch ein gutes Thema oder wollen wir mal zum Film umschwenken? Ist die Zeit endlich rum? Ja, die Zeit ist endlich rum. Unsere Schuldigkeit ist getan. Ja, redet ihr mal über den Film. Ich habe den nicht aktuell gesehen. Das ist eine ganze Ecke her schon. Oh, ich möchte. Ja, dann kannst du versuchen, vor deinen Erinnerungen zu gehen. Ansgar hat es wahrscheinlich noch nicht gesehen oder hat es hoffentlich schon gesehen, aber Wild Tales ist endlich nicht mehr auf Platz 1. Das ist so super. Ich liebe es jetzt schon. Sag noch einmal was! Fucking Wild Tales. Puh. Ich weiß nicht, ich fand's echt. Paar in dein Gesicht, Ansgar. Paar in dein Gesicht. Ja. Warte. Sag es jetzt offiziell. Findest du, dass Wild Tales besser ist als Star Wars Eine Neue Hoffnung? Ist mir scheißegal, Ansgar kann nicht mehr voten. Nein, Ansgar soll's sagen. Ist mir scheißegal, Mann. Ansgar soll's sagen, sag ihm nicht alles vor. Ja, Mama. Oh, shit. Ich glaube, ich müsste die beide noch mal sehen, um das jetzt wirklich sagen zu können. Mm. Aber schön diplomatisch, Ansgar. Ich finde, es sind beide sehr gute Filme. Sie haben beide verdient, irgendwo in den Top 5 zu sein, auf jeden Fall. Schön diplomatisch. Aber wenn es nicht auf Platz 1 ist, ist es okay. Lügner. Politiker-Antwort. Aber egal, denn wir gucken uns jede Woche einen der Top 250 Filme an. Hey, jede Woche ist jetzt relativ mittlerweile. Wenn ich mich dazu entschieden habe, keine Meinung darüber zu haben, dann ist das meine eigene Meinung. Da könnt ihr mir nicht reinreden. Ansgar, ich dachte, wir hätten heute Christian Morgen schon gecheckt, dass deine Meinung nichts wert ist. So, aber diese Woche haben Trommelwirbel. Ein gewisser Teil von uns sich Pulp Fiction angeguckt. Geh schlafen, Ansgar. Später. Ich muss gleich noch. Was haben wir uns angeguckt? So. Pulp Fiction. Ach stimmt, den sollte ich. Ein weiterer Tarantino-Film. Wer mochte den erstmal? Ich mochte nee, den. Ich hab ihn gehasst, er war mega langweilig. Sag noch einmal was. Ich weiß nicht. Okay. Es ist schon so gemimt, ich kann nicht das Wort Pulp Fiction hören, ohne sofort an diese GIF zu denken, wo John Travolta einfach nur so steht. Ja, so, wo ne? John Travolta ja. so steht und dann sich fragt, was los ist. Das ist ungefähr das, was ich von der Story noch im Kopf habe. Ja, also man denke zurück in einer Zeit, wo man Travolta noch nicht einfach nur mit Scientology verbunden hat. Oder mit schlecht sitzenden Toupets. Jo, stattdessen mit schlecht sitzenden Frisuren. Das ist dasselbe, Christian! Nein, das eine war sein Originalhaar, das andere nicht. Keine Ahnung, ich hab's jetzt beim nochmal wieder ansehen so gefunden, ich kann seine normale Kurzhaarfrisur erkennen durch die langen Haare hindurch. Kurzhaarfrisur. Nee, aber... Ansgar, du hast es ja scheinbar nicht lange gesehen. Was? Worum geht es denn in Pulp Fiction? Ich hab vorhin gesagt, das ist ewig her, dass ich das gesehen habe mal. Das weiß ich ja nicht mehr. Worum fängt's an? Worum geht's? Zwei Typen, die arbeiten im Untergrund. Das später. Wo ist der Kram? Es war irgendwas mit einer Tuse und die. Die Handlung besteht aus drei Episoden, die miteinander verwoben sind und in nicht chronologischer Reihenfolge erzählt werden. Bis auf wenige Szenen, aus denen der. Lies nicht von Wikipedia. Alter, das ist halt irgendwie Amiland 50er, 60er, keine Ahnung. Es ist 1994. Nee, ich wollte nicht. Es könnten auch die 70er sein. Ich meine, Disco ist irgendwie richtig da drin. Ich würde tatsächlich mehr 80er ansiedeln vom Aussehen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her, wie gesagt. Ich weiß nur noch irgendwie, English Motherfucker, do you speak it? Und I dare you, I double dare you. Dann die Szene mit John Travolta, wie er keine Ahnung hat, sich umdreht. Und einer von beiden wurde irgendwie vergewaltigt. Ich glaube Samuel L. Jackson. Ich glaube, Samuel L. Jackson wurde vergewaltigt. Kann ich aber das bitte als sehr einzelnen, akkurat. Aber er als wird in jedem Film vergewaltigt. Why are there motherfucking snakes in my motherfucking ass? Nee, aber ja, wie schon erwähnt, sehr brav von Wikipedia abgelesen. Das ist halt episodenhafter Film, der man erstmal nicht merkt, dass das nicht wirklich in chronologischer Reihenfolge ist, aber dann halt warte. Es stellt sich heraus, dass Maynard und Seth sich dort einen Sexsklaven Hinkebein halten. Ja, die deutsche Übersetzung ist irgendwie schlecht. Hinkebein? Da heißt auch im Englischen so. Wattesteuerung F. Hinkebein. Da ist ja, da war man, also The Gimp. Okay. War das nicht im Englischen der Gimp? Ja. Also The Gimp? Ja. Hinkebein. Grässlich. Nee, aber halt die Stränge, wie wir sie hatten. Der erste ist halt so, der die meiste Zeit man das Gefühl hat, ist mit John Travolta und Samuel L. Jackson, die irgendwie so, ja, für einen Verbrecherboss arbeiten und für den so ein paar Aufträge erfüllen. Und währenddessen einfach unglaublich interessante Dialoge am Führen sind, über Bullshit-Themen am Rumlabern. Das typische Tarantino-Zeug halt. Ja, wie mit das mit dem Trinkgeld. Und warum bin ich Mr. Pink? Ja. So die Sparte. Dann ein anderer Strang ist einfach dieses, dass Bruce Willis ein Boxer ist, der ja halt von dem Gangster-Boss Marcellus Wallace angeheuert wurde, einen Kampf zu verlieren. Mhm. Und er hatte von Christopher Walken eine Uhr bekommen. Christopher wer? Sag da einmal was. Ich hab wer gesagt. So, so geil, so in dieser Szene so, sag doch einmal was, ich hab ja gesagt. Und der letzte Strang ist dann, glaube ich, wenn man es so definiert, einfach bloß ein Pärchen, was in einem Diner frühstückt und so überlegt, so, hey, wir sollten aufhören, einfach bloß Tankstellen auszurauben, sollen wir nicht Banken ausrauben? Oder ist bescheuert, Banken, das ist zu viel Kack. Und, warum rauben wir nicht irgendwie so Diner wie das hier aus? Ja. So, und ich glaube, viel muss man nicht sagen. Es ist halt, es ist ein sehr, sehr Tarantino-Film, oder? Ich meine, ich glaube wirklich von dem, was ihn ausmacht und was seine Stärken sind, ist das so sein purester Film, oder? Inwiefern? Weil jeder andere Film, den er nachher gemacht hat, ist halt, ich versuche, ein bestimmtes Genre an Film zu machen, aber auf meine Weise. Und das ist einfach bloß. Und das hat er dann nicht gemacht? Nur er. Ich habe nur den komischen Tanzfilm noch gesehen. Django Unchained? Nein. Tanzfilm. Das wäre ein anderer John Travolta-Film. Ich meinte Tarantino-Film. Der, ich sehe gerade, was du auf Facebook geteilt hast. Ich hasse die Frage bei Bewerbungsgesprächen, wie meine Freunde mich beschreiben würden. Ich glaube kaum, dass ein dummer Spaß mir zu dem Job verhelfen wird. Sehr gut. Sehr akkurat, oder? Um aufs Thema wieder zurückzukommen. Wow. Jo, also, das Problem ist halt, viel von dem Film machen die Dialoge wirklich aus und wie die Charaktere reagieren und Sachen sind, oder? Ja, ich finde, das hatte der bei den anderen Filmen aber auch. Ja, keine Ahnung, es ist halt so. Ich habe halt bloß das pure Gefühl, dass halt Reservoir Dogs war so, da war er noch nicht so ganz durch, noch nicht so wirklich vollständig. Und da musste er sehr stark kämpfen unter dem, ich habe kein Geld, also muss irgendwie die Hälfte des Films bloß in diesem Warenhaus stattfinden und die andere Hälfte ist bloß in dem Diner. Mit ein paar kleinen Szenen in guten Orten vorhanden. Und hier ist es halt einfach so, ich folge den Charakteren, mache ein bisschen Bullshit, muss aber nicht zu viel machen, damit es ein Western wird oder damit es ein Nazi-Kriegsfilm wird oder sonst was. Und halt einfach bloß die Dialoge sind der große Fokus davon. Naja, vielleicht ist auch bloß meine Empfinden davon. Verklagt mich, wenn ich es falsch genommen habe. Nein, bitte nicht. Nein. Verklagt ihn. Und Ansgar, einfach nur so. Der Film kostete 1,2 Millionen US-Dollar und spielte ca. 2,8 Millionen ein. Also das mit dem, ich habe kein Geld, ist so eine Sache. Ja, nee, also ich meine ja, das war ja jetzt über Pulp Fiction, oder? Nein, über Reservoir Dogs. Ja komm, 1,2 Millionen, das ist auch nichts für einen Film. Zu der Zeit schon. Okay, da habe ich keine Ahnung, wo er das Geld ausgegeben hat, weil... Genau, ich jetzt Koks ist teuer. Reden, aber drei Viertel des Films ist bloß an zwei Orten. Das nennt man stilistische Freiheit. Ja. Ich meine, hier gab es wenigstens Szenen im Auto, Szenen in einem anderen Auto, Szenen in einem seltsamen 50s-Charakter-Restaurant, Szenen in einem Haus von einer Person. Hätte auch sein Haus sein können, verdammt. Szenen in einem anderen arm aussehenden Haus, Szenen in einer Wohnung in dem Haus. Also es ist... In einem Nachtklo. Szenen an einer brennenden Mülltonne, nachdem man sich 3 Kilo Koks durch die Nase gezogen hat. Was du definieren willst. Es ist halt, das ist, ich habe das Gefühl, dass es ungebundener ist. Was? Und aber noch halt nicht so Bullshit hat wie, ich liebe Kill Bill, aber da einfach dieses, das ist zu sehr, der Kampfsport, ja, jetzt machst du noch ein Katana und dann gehst du dort am Rumkämpfen und sonst was, das kommt irgendwie ein bisschen aufgesetzt rüber. Ja. Ein bisschen. Hey, ich versuche nicht zu fies zu sein, bis wir einen Sponsor gekriegt haben. Hey, das Quentin, wenn du Bock hast, uns zu sponsern. Ich zeig dir auch meine Brüste. Reichen. Ich zeig dir auch meine Brüste. Christian, lass das. Bewertung. So, wir haben ja unsere Liste vor dem Film und ich muss sagen, es ist ein richtig guter Film, er ist amüsant, durchdringend, geht auch in Ecken, die man nicht erwartet. Und hat ja richtig absolut Fantheorien und Mysterien gebracht. Ihr habt's ja in der Chat-History. Wo würdet ihr denn so den Film einordnen? Habt ihr schon einen Ort? 15. Wirklich? Ja, 15? Ja, ich weiß, also, das ist halt auch dieser Hype, weißt du, das ist jetzt der ganze Hype darum, warum jetzt die Leute diesen Film so geil finden! Ist Quentin Tiro. War eine der ersten Filme. Quintino. Nein, ich würde ihn echt auf eine 15 setzen, weil mittlerweile ist halt nur noch dieser Retro-Aspekt und dieses Ungehype. Quintino. Ich würde ihn trotzdem auf 9 setzen, weil ich sehe ihn ein kleines bisschen besser als in Glorious Bastards. Nein. Es hat zwar Hitler, der auftaucht, aber nee. 15. Setz ihn auf 12. Also 15. Du auf 12? Mhm. Also siehst du, besser als der Clou. Ja. Und Ansgar, du natürlich. Ich habe ihn nicht Platz aktuell 950. Gesehen, ich darf gar nicht werten. Wenn wir uns an die eigenen Regeln halten. Ja, nee, es geht nicht um aktuell gesehen, es geht zum Werten. Muss es irgendwann mal gesehen haben. Wie er immer die Regeln aktuell so ein bisschen abändert. Ich kann das nicht mehr bewerten jetzt. Ansgar sagt eine Zahl zwischen 1 und Moment, ich muss die Liste noch 37. Mal sehen. Ich muss die Liste nochmal sehen. Schön, wie du vorbereitet bist. Hauptsache Christian Weinfass. Ist nicht so, wie das unerwartet kam, dass du mal das als Punkte einordnest. Was zur Hölle? Full Metal Jack? Du meinst Jacket? Ja, natürlich, aber ich hab keinen Bock, das voll auszuschreiben. Wow, okay. Ansgar wird zum Super Saiyan. Du wirst sehen, das sind ziemlich Super viele Schreibfehler. Das möchte ich übrigens nochmal kurz erwähnen für alle Leute, die den Podcast jetzt nicht gehört haben. Ich muss diese Unverschämtheit einfach mal an die Öffentlichkeit bringen. Die neue Dragon Ball Super Folge wurde heute nicht ausgestrahlt, weil in fucking Japan lieber ein Frauenmarathon gezeigt werden wollte. Oh bei. War nicht der Frauentag und war irgendwie wichtig oder so? Ansgar, Wertung. Ansgar, ja, werte den Shit. Ich versuche dir Zeit zu kaufen. Ich geb ihm auch 15. Juhu! Keine Ahnung. Du bist mein Freund. Nein. Christian. Entweder ernsthaft oder kein Votum, Mann. Ich kann es nicht anders bewerten, weil ich nicht mehr im Kopf habe, wie es gelaufen, wie ich den Film empfand. Wenn du ihn nicht mehr hast, ist er schlechter als Fanny und Alexander. Wenn du ihn nicht mehr gesehen hast, wie willst du ihn sonst vergleichen können? Durch 4, 12,75, unser neuer Platz 13. Der Clou hat doch noch überlebt, aber Full Metal Jack ist leider nicht so. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du aus dem Kopf gerechnet hast, oder? Nur ich habe einen Taschenrechner hier laufen. Ach Gott sei Dank, du bist ein normaler Mensch. Ich rechne dann nicht im Kopf. Ist doch nicht doof. 21, 22, alles totstellen. Ja. Christian muss eintragen, sowas ist passiert. Ja, natürlich, ich muss eintragen, weil sonst vergessen wir es eh wieder. Und dann wer ist es weg und ich habe keinen Bock, das hier nochmal anzuhören. Christian, wie hast du Inglourious Basterds geschrieben? Wie? Interessant. Bastards. Christian, da krieg ich Augenkrebs von. Aber das ist richtig. Das ist die Absicht dahinter. Das ist richtig. So, weil ich nach dem letzten Mal Sven kein bisschen traue, guck ich mal nach den Top 250. Wow. So, nein, du hast da nichts bei Random. Oh, passiv-aggressiv. Ich vote, weil ihr alle keine Kamera wollt. Deswegen haben wir 204. Hatten wir schon mal. Meine Kamera ist ganz plötzlich kaputt gegangen. Ja, so ganz plötzlich. Million Dollar Baby. Kann ich jetzt schon das mein Vote machen? Das war irgendwie ein Boxfilm, oder? Deswegen, nächste Woche für uns der Film Million Dollar Baby. Hat den einer schon gesehen? Nächste Woche. Gestern erst. Deswegen, ich kann jetzt schon Votum abgeben. Kenn ich nicht. Platz 38. Okay, worum geht es denn, Sven? Nein. Boah, Christian, was machst du? Wir werden doch jetzt noch nicht einen Film, den nur einer von uns gesehen hat. Wie heißt der Film nochmal? Ich entscheide. Nein, natürlich nicht bewerten, aber ich will nur, dass er Bullshit erzählt, was er das gestern gesehen hat. Ja. Nein, fuck it. Diese tolle Story von der aufstrebenden Boxerin, die nichts in ihrem Wie Leben heißt hatte. Sie? Boah, was weiß ich denn, ey. Nutte. Du hast es gestern gesehen, es war ganz frisch in deinem Erinnerung. Ja, Raum. Voll frisch im Kopf so, wenn ich das gucke, während ich eigentlich Game of Thrones gucken will. Also, Sven ist voller Bullshit, aber trotzdem oh nächste Gott, Woche. Million Dollar Gott. Baby. Ja, der muss sich ausschütteln, das Salz muss raus. Es ist trotzdem falsch geschrieben, Ansgar. Nee, wie? Was? Oben ist es falsch geschrieben. Inglourious wird damit G-L-O-U-R geschrieben. Bleh. Ich kann trotzdem klug, scheiße. So, folgen wir an seine Bullshit-Leiste. Wo steht das? Ja. Wer? Ja, stimmt, Ist es wirklich schon so spät? Ja. Christian, stimmt es? Christian, dass es sein muss. Trink mehr oder weniger. Copyright Material, du darfst das nicht singen. Ich muss gleich schlafen gehen. Willst du, dass ich Albträume krieg? Du bist nicht der Stinkstanzer. Nein, der Text geht, heute ist nicht aller Tage. Heute ist nicht das Ende aller Tage. Moment. Ich komme nicht mehr wieder, keine Frage. Nein, nein, jetzt so eine Pedo-Stimme, so, ich komme wieder, keine Frage. Ey, du hast von den Videos erzählt, wo kleine Mädchen dann irgendwas lecken. Hab ich das? Aneinander lecken. Ja, na, Ansgar hat angefangen. Was? Mit was? Wir haben Tonbeweis, das können die Zuschauer für uns entscheiden, aber hey, wir haben ja wieder mal... Er kommentiert, wer angefangen hat. Hast du mittlerweile was mehr Videos gemacht? Ich bin nur am Arbeiten, nein! Dann mach Videos davon. Das darf ich nicht, aus Datenschutzgründen. Außerdem glaube ich nicht, dass irgendjemand alte, nackte Menschen sehen möchte. Halt bloß die Klappe! Hast du das Internet mal gesehen? Nein, nein, stopp! Mach mir das nicht kaputt! Das Internet mache ich dir nicht. Das hast du selber getan, schon. Das ist gut. Das stimmt. Diese vielen, vielen verlorenen Stunden Lebenszeit, die ich niemals wiederbekommen werde. Es hat sich gelohnt! Ich glaube nicht. In manchen Dingen schon, doch. Tja. Sie hören Stille. Von alten, nackten Männern zu Ansgar. Dich fehlt mir dabei. Wow. Muss ich das krasse Gegenteil sein? Ja, du bist alter, angezogener Kerl. Hey, komm, ich sehe heute jugendlich aus mit meinem glatt rasierten Baby-Popo-Gesicht. Ja, du hast doch noch so ein bisschen Cesar Romero an der Oberlippe, also. Das ist, Ja, wie üblich zu finden auf krakecomics.com oder Drawception bin ich ja auch immer noch wieder ab und zu noch am Weiterzeichnen und da die, diese Sonntagsmalerei da zu spielen. Als der Krake oder wie? Ja, genau. Ja, und Sven haben wir ja beim über einem Jahre alten Knackpunkt Gaming und sonst was. Yay! Ich hatte irgendwo eine Tröte. Tröt! Mein Beileid. Und uns wieder beim Knackpunkt. Deswegen bitte, bitte gebt uns Klicks, sonst werden wir verhungern. Oh wenn ihr das Video bitte Europa, helft uns. Wenn ihr das Video seht, sind wir schon tot. Facebook. An Fremdschämen gestorben. Ja, vermutlich. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Ja, nee, wenn, dann ernähren wir uns durch einen Ansgar. Rippchen. Nee. Rippenbogen. Kann ich Svens Brüste aufessen. Da hängt aber erstmal drei Tage dran. Fleisch, das ist nicht lecker. Hauptsache Sven ist schon weg. Schniertje. Nee, ist wieder zurück zu seinem Emulator am Zocken. Nein, ich hab den Stuhl quietschen gehört. Ich glaube, er ist beschäftigt. Oh, er kommt wieder. Nee, das ist mein Stuhl. In meine Hüfte meine ich. Meine Hüfte! Also vollkommen bloß der Masturbation. Dann. Aber können wir ja trotzdem sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ciao, ciao.